Deutschland, deine Banken. Und jetzt zu den deutschen Banken. Genauer genommen zu mehr als 15 deutschen Banken, die in verschiedenen, meist problematischen Zusammenhängen in unseren Daten auftauchen. Wenn wir die 7 größten deutschen Banken ansehen, sind darunter 6, die meist über Tochtergesellschaften in der Schweiz oder Luxemburg Offshore-Firmen vermitteln bzw. verwalten oder dies in der Vergangenheit getan haben. Nämlich die Deutsche Bank. Anmerkung: Die Deutsche Bank teilte auf Anfrage mit, grundsätzlich keine Auskunft zu möglichen oder tatsächlichen Geschäftsbeziehungen zu geben. Die Commerzbank. Anmerkung: Die Commerzbank erklärte auf Anfrage, sich zu etwaigen und tatsächlichen Kundenbeziehungen grundsätzlich nicht äußern zu können. Die Commerzbank International SA habe aber ab 2008 eine konsequente Weißgeldstrategie umgesetzt. Die DZ-Bank. Anmerkung: Die DZ-Bank erklärt auf Anfrage, nie aktiv Kundenbriefkastenfirmen angeboten zu haben. Die Bank habe sich zuletzt konsequent von Kunden getrennt, die nicht die notwendige steuerliche Transparenz aufgezeigt haben. Die Hypo-Vereinsbank. Anmerkung: Die Hypo-Vereinsbank erklärte über die öffentlich zugänglichen Informationen hinaus, insbesondere die Geschäftsberichte der UniCredit Luxemburg SA, keine weiteren Auskünfte geben zu können. Die Landesbank Baden-Württemberg. Anmerkung: Die LBBW teilte mit, Presseberichte über Geschäfte anderer Institute mit sogenannten Offshore-Firmen zum Anlass genommen zu haben, die frühere Geschäftstätigkeit der früheren Landesbank Rheinland-Pfalz International SA, kurz LRI, die 2008 bis 2010 ein LBBW-Tochterunternehmen war, näher zu untersuchen. Mit Blick auf laufende Ermittlungen könne sich die Bank aber nicht näher zu den Vorgängen äußern. Die Bayern LB. Anmerkung: Die Bayern LB teilte auf Anfrage mit, selbstverständlich keine Briefkastenfirmen anzubieten. Ob die mittlerweile erloschene Tochtergesellschaft LB Lux einzelne Offshore-Gesellschaften, die wir namentlich vorgehalten haben, gegründet habe, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt unter anderem aufgrund des Luxemburger Bankgeheimnisses von uns nicht nachvollziehen. Es sei aber eine erneute Prüfung des Sachverhalts beschlossen worden. Wenn die Dresdner Bank nicht 2009 von der Commerzbank übernommen worden wäre, wären es damals sogar alle 7 größten Banken gewesen. Fast alle deutschen Großbanken haben also über viele Jahre ihren Kunden systematisch bei deren Offshore-Versteckspiel geholfen. Genau das hätten die meisten deutschen Banken bis Anfang 2015 sehr wahrscheinlich vehement bestritten. Und wenn es aufgedeckt worden wäre, hätten sie wohl versucht, dies herunterzuspielen, wie die Commerzbank Ende Februar 2015 nach der Razzia im eigenen Haus. Alles Altfälle, 10 Jahre oder älter, alles halb so schlimm. Diese Unwahrheit haben wir in der Zeitung und auch hier im Buch bereits widerlegt. Und wie bereits erwähnt, hat sich die Commerzbank mit der Staatsanwaltschaft auf die Einstellung des Verfahrens geeinigt. Im Gegenzug musste die Bank 17 Millionen Euro bezahlen. Die Commerzbank ist nun die 3. Bank, die auch wegen ihrer Offshore-Geschäfte Millionenzahlungen leisten muss. Zuvor hatten sich ja schon die Hypo-Vereinsbank HVB und die HSH Nordbank mit der Staatsanwaltschaft geeinigt und ebenfalls Millionen bezahlt. Der Hintergrund dieser Strafen ist ja, dass deutsche Ermittler von einem Whistleblower geheime Dokumente von Mossack Fonseca gekauft haben, die belegen, dass Banken bzw. ihre Mitarbeiter Beihilfe zur Steuerhinterziehung geleistet haben. Diese eingekauften MOSFON-Daten sind zwar nur ein Bruchteil der Daten, die wir haben, und wesentlich älter, aber es gibt Überschneidungen. Wir wissen also, dass genau diese Kombination Deutsche Banken plus Mossack Fonseca zu Straftaten geführt hat. Die deutschen Banken hätten kaum Millionenzahlungen akzeptiert, wenn sie eine Chance gewittert hätten, ungestraft davonzukommen. Diese Zahlungen sind für uns juristisch eine große Erleichterung. Wir können demnach also hier hinschreiben, dass deutsche Banken über ihre ausländischen Tochterfirmen offenbar aktiv und systematisch bei der Steuerhinterziehung geholfen haben, jahrelang. Und etliche der von ihnen vermittelten Briefkastenfirmen sind noch immer aktiv. Das ist aber nur eine von drei Säulen, auf denen das Bankgeschäft ruht. Neben der Vermittlung und Verwaltung von Offshore-Firmen verdienen mehr als 10 deutsche Banken auch damit Geld, anonymen Briefkastenfirmen Konten zu führen und in einigen Fällen einzelner Institute wohl auch, ohne die vorgeschriebenen Sorgfaltspflichten einzuhalten. Die dritte Säule ist das Geschäft von Banken als sogenannte Korrespondenzbank. Dabei geht es darum, dass große Banken es kleineren Institutionen, die keine oder nicht viele Auslandsfilialen haben, ermöglichen, Geld von einem Land in ein anderes zu transferieren. Dagegen ist grundsätzlich wenig einzuwenden, wenn alle Regeln eingehalten werden. Die eine oder andere deutsche Bank aber arbeitet laut den uns vorliegenden Dokumenten als Korrespondenzbank für umstrittene Geldinstitute, die unter starkem Geldwäscheverdacht stehen. Und damit sind wir schnell auf einer ganz anderen Ebene, nämlich dem Verdacht, dass Banken in solchen Fällen offenbar in Kauf nehmen, Geld von Drogenkartellen, Waffenschiebern und Terroristen zu verschieben. Noch nie konnte man in dieser Breite und Detailtiefe belegen, wie deutsche Banken, spätestens Ende des vergangenen Jahrhunderts, den moralischen Kompass verloren haben. In den vermeintlich geheimen E-Mail-Konversationen zwischen Mossack Fonseca-Mitarbeitern und Bankberatern wird wunderbar anschaulich, wie man gemeinsam, unverblümt und ohne jedes Schuldbewusstsein im großen Stil zu Werke ging. Wenn eine Art Problembewusstsein erkennbar wird, dann meist nur dieses: nicht erwischt zu werden. Das Paradebeispiel für die unheilige Allianz zwischen Mossack Fonseca und deutschen Geldinstituten bietet Deutschlands größte Bank, die Deutsche Bank. Sie war einmal eines der angesehensten Unternehmen Deutschlands, vielleicht sogar der Welt. Heute ist sie eine Bank, gegen die wegen Geldwäsche, Steuerkriminalität und Zinsmanipulation weltweit Dutzende Prozesse geführt werden oder wurden. In den Büchern von Mossack Fonseca steht der Konzern mit insgesamt 11 verschiedenen Vermittlerprofilen, zum Beispiel als Deutsche Bank Schweiz, Deutsche Bank Luxemburg und Deutsche Bank AG, aber auch Niederlassungen in Jersey, Guernsey, Mauritius, Peking oder Shanghai sind gelistet. Insgesamt hat die Deutsche Bankgruppe mehr als 400 Offshore-Firmen für ihre Kunden vermittelt oder verwaltet. Die Schweizer Niederlassung etwa bezahlte 2006 rund 160.000 US-Dollar allein für Jahresgebühren der ihr von MOSFON zugerechneten dreistelligen Zahl an Offshore-Firmen. Anmerkung: auf Anfrage teilte die Deutsche Bank mit, grundsätzlich keine Auskunft zu möglichen oder tatsächlichen Geschäftsbeziehungen zu geben. Im Mai 2015 stellte der Autor Stefan Willeke in der Zeit die rhetorische Frage, ob die Deutsche Bank nicht eher als kriminelle Vereinigung zu sehen ist. Die Antwort ist jedenfalls kein schnelles Nein. Bei Mossack Fonseca galt die Deutsche Bank als schwieriger, aber extrem wichtiger Kunde. Als die Luxemburger Filiale 2005 mit MOSFON ins Gespräch kam, versuchten die Partner der Kanzlei um Jürgen Mossack ihr Möglichstes, die Anbahnung zu erleichtern. Als die Deutsche Bank Luxemburg vor Geschäftsbeginn sogar Kopien der Personalausweise der drei Partner einforderte, stimmte Jürgen Mossack nicht nur zu, er erlaubte sogar, dieses eine Mal, eine Kopie seines deutschen Ausweises zu schicken. Die Deutsche Bank bekam aber auch noch andere Privilegien, weil sie, wie viele andere deutschen Banken, ein Problem damit hat, die Namen der wahren Eigentümer der Offshore-Firmen zu nennen, so schreibt es ein MOSFON-Mann, wurde eine Sonderlösung gefunden. Für die Firmen der Deutschen Bank wurden standardmäßig anonyme Trägeraktien vergeben. Anmerkung: auf Anfrage hierzu teilte die Deutsche Bank mit, grundsätzlich keine Auskunft zu möglichen oder tatsächlichen Geschäftsbeziehungen zu geben. Aber trotzdem wollten die meisten Kunden doch selbst ihr Schweizer Schließfach aufsperren können. Sie brauchten also eine Vollmacht. Diese Vollmacht mussten normalerweise die panamaischen Direktoren ihrer Offshore-Firma unterschreiben, die dann den Namen des Endkunden kennen. Und das bereitete der Deutschen Bank offenbar Sorgen. Die Lösung? Mossack Fonseca schickte von Scheindirektoren unterschriebene Blankovollmachten an die Deutsche Bank. Anmerkung: auf Anfrage hierzu teilte die Deutsche Bank mit, grundsätzlich keine Auskunft zu möglichen oder tatsächlichen Geschäftsbeziehungen zu geben. Dort konnten die Banker dann selbst die wahren Eigentümer eintragen und Mossack Fonseca erfuhr erst gar nicht, wer die Vollmacht bekam. Außerdem bekam die Deutsche Bank etwa in der Schweiz blanko unterschriebene Kontogründungsdokumente. Beide Praktiken widersprechen dem, was Moss von uns im Februar 2015 gesagt hat. Demnach habe die Kanzlei nur aus Zeitgründen und äußerst selten Blanko-Dokumente verschickt und Moss von habe Kopien der vollständigen Dokumente aufbewahrt. Also mithin das Gegenteil der oben geschilderten Lösung. Um ihren Service zu promoten, ließ die Deutsche Bank, wie bereits erwähnt, sogar eine eigene Homepage aufsetzen. www.dboffshore.com. Die Seite wurde zwar wenige Wochen nach der kritischen Erwähnung in der Offshore-Leaks-Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung vom Netz genommen, aber wir finden noch archivierte Screenshots. Anmerkung: Die Deutsche Bank erklärte hierzu, die Webseite sei 2013 neu konzipiert worden und nun unter www.db-ci.com zu erreichen. Dort lesen wir, dass die Büros in Jersey und Guernsey schon 1972 eröffnet wurden, das Büro der Deutschen Bank auf den Cayman Islands 1983 und das auf Mauritius 1999. Stolz hat man eine Zeit lang sogar einen Sonderschriftzug auf der Seite angebracht, seit über 30 Jahren Offshore-Finanzdiensten verpflichtet. Die Wünsche der Kunden, denen die Deutsche Bank sich da verpflichtete, waren sicherlich nicht immer illegal, aber eben auch. Während unserer Recherchen im November 2015 zahlte die Deutsche Bank Schweiz beispielsweise 31 Millionen Dollar Bußgeld an die US-Behörden, weil sie spätestens ab 2008 bis ins Jahr 2013 US-Bürgern bei der Umgehung ihrer Steuerpflichten geholfen haben soll. Deutsche Bank Swiss bot eine Vielzahl von Dienstleistungen an und gestattete einige Praktiken, von denen sie wusste, dass sie amerikanischen Steuerzahlern helfen könnten und dies auch taten, Vermögen und Einkommen vor der Bundessteuerbehörde zu verstecken, hieß es dazu in einer Mitteilung des US-Justizministeriums. Anmerkung: Die Deutsche Bank erklärte hierzu, dass sich das US-Justizministerium mit der Deutschen Bank Schweiz AG auf ein Nichtstrafverfolgungsabkommen geeinigt habe. Das US-Justizministerium habe zugestimmt, die Deutsche Bank Schweiz AG im Zusammenhang mit möglichen steuerrechtlichen Verstößen durch nicht deklarierte US-Konten, die von der Deutschen Bank Schweiz AG geführt wurden, nicht strafrechtlich zu verfolgen. Allerdings erfolgte eine Strafzahlung in Höhe von rund 31 Millionen US-Dollar. Auch in Deutschland läuft laut einem unserer Informanten ein Verfahren gegen die Schweizer Deutsche Bank-Niederlassung. Anmerkung: Die Deutsche Bank teilte hierzu mit, zu möglichen oder tatsächlichen Ermittlungsverfahren grundsätzlich keine Auskünfte zu geben. Wie sehr sich die Deutsche Bank den Wünschen ihrer Kunden bis in die jüngste Vergangenheit verpflichtet fühlte, zeigt ein Beispiel aus dem Mai 2014, als auch die Deutsche Bank dieses Geschäft längst beendet haben sollte. Mossack Fonseca fragt die Deutsche Bank auf Guernsey im Rahmen ihrer routinemäßigen Sorgfaltschecks nach dem wahren Eigentümer einer noch aktiven Offshore-Firma. Die Deutsche Bank-Mitarbeiterin verweigert die Kooperation und erklärt, sie müsse erstmal ihren Kunden fragen, ob er damit einverstanden sei. Am Ende bleibt die Deutsche Bank dabei. Der Name des wahren Eigentümers sei tabu. Immerhin gehe es nicht nur um die Firma, daran hänge auch noch eine Stiftung. Anstatt den Namen herauszugeben, erklärt die Deutsche Bank-Mitarbeiterin im Herbst 2014, der Kunde werde Mossack Fonseca verlassen. Anmerkung: Die Deutsche Bank erklärte hierzu auf Anfrage grundsätzlich keine Auskunft zu möglichen oder tatsächlichen Geschäftsbeziehungen zu geben. Wir könnten hier noch seitenweise über die Offshore-Geschäfte der Deutschen Bank referieren. Der Suchbegriff Deutsche Bank liefert uns mehr als 15.000 Treffer in unseren Daten. Aber auch wenn die Deutsche Bank die größte und skandalträchtigste ist, es gibt auch noch andere. Die Commerzbank wiederum haben wir hier im Buch bereits ausführlich abgehandelt. Ihr galt ja die Razzia im Februar 2015 und sie half offenbar jahrelang dabei, den Staat zu betrügen, der sie im Jahr 2008 mit 18 Milliarden Euro Steuergeldern am Leben hielt. Anmerkung: Die Commerzbank erklärte hierzu, dass die Commerzbank International S.A. ab 2008 das Geschäft proaktiv, ohne äußeren regulatorischen Zwang, konsequent umgesteuert hat. Dies sei von der Staatsanwaltschaft positiv bewertet worden. Es mutet auch fast wie ein schlechter Witz an, dass ausgerechnet die Commerzbank die Dresdner Bank übernommen hat, eine der deutschen Banken, die in Luxemburg mit die meisten Offshore-Firmen laufen hatten. Eine Abteilung bei der Dresdner Bank darf man hier besonders hervorheben, die Dresdner Bank Lateinamerika, kurz DBLA, die zuvor als deutsch-südamerikanische Bank firmierte. Die DBLA war tatsächlich eine der ersten Banken, mit der Jürgen Mossack Ende der 70er Jahre ins Geschäft kam, lange vor dem Zusammenschluss mit Ramon Fonseca. Damals firmierte seine Kanzlei noch als Jürgen Mossack Law Firm. Intern wurde die Dresdner Bank Lateinamerika als Kunde Nummer 17 geführt. Gemeinsam verhalfen MOSFON und DBLA hunderten Kunden zu Offshore-Firmen und unter diesen Endkunden waren unter anderem engste Vertraute des nicaraguanischen Machthabers Arnoldo Fatman Alemán, der umstrittene deutsche Privatagent Werner Maus und auch Siemens-Manager, die ihre schwarzen Kassen mithilfe eines Beraters dieser Bank neu strukturierten. Ende 2004 kaufte die UBS das Privatkundengeschäft der Dresdner Bank Lateinamerika und verfrachtete es großteils nach Hamburg, wo die Berater ihr Geschäft fortsetzten. Am Lateinamerika-Desk der Schweizer Bank. Absurd? Gar nicht so sehr. Die deutschen Banker könnten ihren südamerikanischen Kunden sogar bedenkenlos bei der Steuerhinterziehung in ihren Heimatländern helfen. Das ist in Deutschland nämlich nicht verboten, wie uns Markus Mainzer vom Netzwerk Steuergerechtigkeit erklärt. Das ist ja der Irrsinn. Die deutsche Regierung tut so, als würde sie Steuerhinterziehung bekämpfen und in Wahrheit agieren Banken aus Deutschland heraus ganz legal als Komplizen von Steuerhinterziehern aus aller Welt. Deutsche Banker machen sich nach deutschem Recht erst dann strafbar, wenn sie den gleichen Service auch deutschen Kunden anbieten. Heute zeigt man sich in der UBS hinter vorgehaltener Hand weniger erfreut über diesen Zukauf und die damit verbundenen Risiken. Dort hat man demnach inzwischen erkannt, dass etliche ihrer südamerikanischen Kunden jahrelang Schwarzgeld horteten. Angeblich versucht die UBS nun seit einigen Jahren im Zuge ihrer Weißgeldstrategie, diese Kunden loszuwerden oder sie dazu zu bewegen, sich steuerehrlich zu machen. Das aber, so hören wir, sei nicht immer so einfach. Anmerkung: Die offizielle Stellungnahme der UBS lautet, dieses Geschäft ist in das lokale Deutschlandgeschäft von UBS integriert und unterliegt vollständig deutscher Regulierung und deutschem Recht. Die UBS Hamburg hat übrigens auch einen erstaunlichen Anteil von jüngst noch immer aktiven Firmen bei Mossack Fonseca. Ende 2015 waren noch mehr als 70 Offshore-Firmen in regulärem Betrieb. Anmerkung: Eine UBS-Sprecherin erklärte auf Anfrage, aus gesetzlichen und regulatorischen Gründen zu einzelnen Personen, Unternehmen oder angeblichen Kundenbeziehungen keine Aussagen treffen zu können. Die UBS weise ihre Kunden aber ausdrücklich seit längerem darauf hin, dass sie ihre steuerliche Situation bereinigen müssen. Unter den deutschen MOSFON-Großkunden waren und sind teilweise noch immer auch etliche Banken, die staatlich getragen werden. Etwa die Landesbank Baden-Württemberg, die Landesbank Rheinland-Pfalz, die HSH Nordbank und fast, möchte man sagen, selbstverständlich, auch die skandalgebeutelte Bayern-LB. Man fragt sich ja schon, was sich so ein staatlicher Banker denkt, während er gerade mithilft, den Staat um seinen Anteil zu bringen. Vielleicht machen doch alle. Oder wird schon keiner merken. Wie auch immer, über die Bayern-LB-Tochter LB Lux und die anderen Landesbanktöchter wurden hunderte Offshore-Firmen vermittelt und eingesetzt. Ein Problembewusstsein schien auch hier nicht vorhanden zu sein, jedenfalls nicht, bis sich Ende des vergangenen Jahrzehnts wirklich in die letzte Bankenecke herumgesprochen hat, dass den Banken dieses Geschäft auf die Füße fallen könnte. Und selbst dann reagierten die Banken zögerlich. Nach einem Treffen mit Vertretern der Luxemburger Bayern LB-Tochter im August 2010 hielten Moss von Mitarbeiter beispielsweise fest, der Leiter der Vermögensverwaltungssparte habe zwar erklärt, dass es nun die strikte Order gebe, Kundenbriefkastenfirmen aus Panama oder anderen Steueroasen nicht mehr aktiv anzubieten. Wenn aber ein Kunde selbst danach frage, sei man aber weiterhin behilflich. Und die bereits bestehenden Offshore-Firmen, zu diesem Zeitpunkt immerhin mehr als 90 allein in Panama, würde man weiterhin pflegen. Anmerkung? Die Bayern LB teilt auf Anfrage mit, selbstverständlich keine Briefkastenfirmen anzubieten. Ob die mittlerweile erloschene Tochtergesellschaft LB Lux einzelne Offshore-Gesellschaften, die wir namentlich vorgehalten haben, gegründet habe, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt unter anderem aufgrund des Luxemburger Bankgeheimnisses von uns nicht nachvollziehen. Es sei aber eine erneute Prüfung des Sachverhalts beschlossen worden. Wenig später beginnt das große Abstoßen. Die HSH verkauft 2011 ihr Privatkundengeschäft in Luxemburg an die Banque de Luxembourg. Die Bayern LB folgt dem Beispiel 2013 auch an die Banque de Luxembourg und die LBBW veräußert 2011 an die Dicker Bank Luxemburg, eine weitere Tochter einer deutschen Bank. Hier kurz noch im Schnelldurchgang. Auch die HSBC Deutschland finden wir im Zusammenhang mit etlichen Firmen, ebenso die DZ Bank, die private BHF Bank und selbst so randständige Banken wie die mittlerweile in der Commerzbank aufgegangene Deutsche Schiffsbank tauchen als Verwalter in den Daten auf, wenn auch in diesem Fall nur als Vermittler einer einzigen Offshore-Firma. Anmerkung? Die BHF Bank erklärte auf Anfrage, dass die uns vorliegenden Informationen überwiegend unrichtig seien, zu Details könne man aber unter Wahrung des Bankgeheimnisses keine Auskunft geben. Die DZ Bank teilte mit, dass die Kapitalanlagegesellschaften, die das Geldhaus heute im Bestand hat, nachweislich steuerkonform seien. Die Commerzbank ging auf eine Anfrage zu der mit ihr verbundenen Schiffsbank nicht weiter ein und teilte mit, der Geschäftszweck der Deutschen Schiffsbank AG war die Finanzierung der kommerziellen Seeschifffahrt. Die HSBC ließ eine entsprechende Anfrage bis zum Redaktionsschluss dieses Buches unbeantwortet. Unsere heimliche Lieblingsbank wird im Laufe dieser Recherche aber die altehrwürdige Hamburger Bärenberg Bank. Wenn Mossack von Secca ihren Kunden diese Bank empfehlen, fehlt so gut wie nie der Hinweis, dass es die älteste Bank Deutschlands sei, genau genommen die älteste Privatbank. Sie wurde 1590 gegründet und feiert auf ihrer Homepage ihr 425-jähriges Jubiläum mit einer Art Bärenberg-Quiz. Die Bank, die im Hamburger Haupthaus ihre Privatkunden zeitweise sogar von einem eigenen Koch umsorgen ließ, lebt auch von diesem Image der Tradition, der feinen hamburgischen Art. Zuletzt, so erfahren wir es von einigen Steuerfahndern, ist die Bank aufgefallen, weil ihr Name in den Selbstanzeigen etlicher Deutscher auftaucht. Anmerkung? Die Bärenberg Bank erklärte, im Rahmen unserer Möglichkeiten darauf hinzuwirken, dass Kunden ihren steuerlichen Verpflichtungen nachkommen. Dieses Thema habe bei Bürgern, Gesetzgebung und Banken in den vergangenen Jahren einen signifikanten Wandel erfahren. Die Bank hat laut unseren Unterlagen mindestens von ihren Standorten in Luxemburg und der Schweiz bei Mossack von Secca Offshore-Firmen für ihre Kunden gekauft. Wohl nicht besonders viele, nur ein paar Handvoll, aber einige davon sind, Stand Herbst 2015, noch aktiv. Anmerkung? Die Bärenberg Bank erklärte auf Anfrage, dass die Gründung und Vermarktung von Briefkastenfirmen nie Bestandteil des Geschäftsmodells gewesen sei. Bärenberg und seine Tochtergesellschaften hätten nie aktiv Briefkastenfirmen angeboten oder vermarktet. Viel spannender ist aber ohnehin, dass die Bärenberg Bank eine der wichtigsten Vertrauensbanken von Mossack von Secca ist, wenn es darum geht, Konten für Offshore-Firmen bereitzustellen. Die zweite Säule des Bankengeschäfts also. Wenn man sich durch die Ordner klickt, in denen Moss von die Dokumente besonders problematischer Kunden abgelegt hat, fällt auf, wie viele von ihnen Konten bei der Schweizer Filiale von Bärenberg haben. In internen Mossack-E-Mails sehen wir, dass die Bank eine der Favoriten Mossack von Seckers war. Man habe beste Erfahrungen mit Berenberg gemacht, heißt es. Etliche der Konten, die offiziell auf Firmen mit den üblichen Fantasienamen laufen, wurden und werden sogar von Mosfon selbst vollumfänglich verwaltet. Das heißt, dass ein Mosfon-Angestellter als autorisierte dritte Person Überweisungen vornehmen kann, nach Rücksprache mit dem wahren Inhaber. Es ist allerdings unklar, ob die Berenberg Bank immer wusste, wer dieser wahre Eigentümer ist. Und das ist gefährlich. Denn allgemein gilt, Briefkastenfirmen sind das beliebteste Vehikel, um Schwarzgeld und Verbrechenserlöse reinzuwaschen, sagt Lanny Breuer, der lange Jahre die Strafkammer des US-Justizministeriums leitete. Dokumentierte Beispiele gibt es tatsächlich zuhauf. Die Hisbollah finanzierte ihre Anschläge lange Zeit auch über Zigarettenschmuggel, den sie über mehrere Briefkastenfirmen abwickelte. Der berüchtigte Waffendealer Victor Boots tarnte seine Geschäfte über ein Dutzend Briefkastenfirmen. Russische Beamte wurden nachweislich über Briefkastenfirmen bestochen, Iran-Sanktionen umgangen und so weiter. Diese Beispiele betreffen nicht die Berenberg Bank. Aber wer sich ihre Daten genauer ansieht, der findet auch bei ihr Hinweise auf schmutziges Geld, etwa die Konten, auf denen schwarze Siemens-Gelder lagen. Anmerkung? Die Berenberg Bank erklärte, aus Gründen des Bankgeheimnisses und des Datenschutzes hierzu keine Angaben machen zu können. Die Berenberg Bank Schweiz AG kenne und dokumentiere aber bei allen von ihr geführten Konten die dahinterstehenden wirtschaftlich Berechtigten. Im Grunde wäre das Geschäft mit Konten für Offshore-Firmen weitgehend unproblematisch, wenn man den Regeln des Kenn den Kunden Verfahrens folgen würde. Aber nicht nur bei der Deutschen Bank stellen wir manchmal fest, dass den Beratern dort der tatsächliche Kunde offenbar keineswegs bekannt war. So wurden von Februar 2007 bis Oktober 2011 mehr als 60 Millionen US-Dollar auf ein in Hamburg geführtes Deutsche Bankkonto überwiesen, das auf den Namen der Briefkastenfirma Val de Loire lief. Nach außen trat der erwähnte Edmund W., der Ex-Schwiegervater Ramon Fonsecas, als Anteilseigner der Firma auf. In Wahrheit gehörte die Val de Loire aber, das besagt ein Treuhandvertrag, den wir finden, jemand anderem. Davon wusste die Bank aber offenbar nichts. Anmerkung: Auf Anfrage hierzu erklärte die Deutsche Bank grundsätzlich keine Auskunft zu möglichen oder tatsächlichen Geschäftsbeziehungen zu geben. Seit 1993 sind deutsche Banken aber verpflichtet, den wahren Eigentümer, also den wirtschaftlich Berechtigten, sämtlicher Konten zu kennen. Sollte eine deutsche Bank das Gefühl haben, dass eine Firma wie die Val de Loire falsche Angaben dazu macht, muss sie dies eigentlich den Behörden melden. Edmund W. arbeitete bei Mosfon offiziell als Controller und bekam dafür laut unseren Dokumenten ein höchst moderates Jahresgehalt. Eine ganze Reihe von Fragen drängen sich auf und wir haben sie der Deutschen Bank gestellt. Hat die Bank Edmund W. je überprüft? Wenn ja, mit welchem Ergebnis? Hat sie je nach dem Ursprung all dieser Millionen gefragt? Kam niemand auf die Idee zu fragen, wie in aller Welt dieser Edmund W. in nur 4 Jahren der Empfänger von mehr als 60 Millionen US-Dollar sein konnte? Die Deutsche Bank erklärt, sie könne grundsätzlich keine Auskunft zu möglichen oder tatsächlichen Geschäftsbeziehungen geben. Bei unseren Recherchen stellen wir, und jetzt meinen wir ausdrücklich nicht nur die Deutsche Bank, immer wieder fest, dass deutsche Banken die vorgeschriebenen Überprüfungen ihrer Kunden nicht so genau nahmen, wenn es dem Geschäft zuträglich war. Dabei kann theoretisch hinter jeder anonymen Firma ein korrupter Politiker stecken, der Geld außer Landes bringt. Ein skrupelloser Diktator, der Waffen für seine Kindersoldatenarmee bezahlt. Oder eine Terrorgruppe, die das für einen Anschlag nötige Geld verschiebt. Eine Bank, die ihre Kunden nicht kennt, nimmt diese Risiken billigend in Kauf.